WDR 5. Neugier genügt. Was ich sagen kann, dass es deutlich mehr Diskussionen gibt an meiner Schule. Das habe ich bisher eigentlich noch nie erlebt. Das betrifft sowohl Pegida als auch die Flüchtlingsthematik allgemein, dass dort halt vor allem auch auf dem Schulhof öfter über solche Themen gesprochen wird. Und wir hatten da auch schon mal Diskussionen im Unterricht und das fand ich dann sehr komisch, weil dann gab es im Kurs zwei Leute, die offen geäußert haben, dass sie zu Pegida gehen. Und da ging halt mehr oder weniger so ein Spalt durch die Klasse. Das hatte ich eigentlich bisher so in meiner Schulzeit bisher noch nie so richtig gehabt. Und dadurch, dass es so Emotionen hervorruft, ist das auch ein Thema, worüber man auch sehr schwer sprechen kann, was auch Lehrern schwerfällt. So beschreibt Friedrich Roderfeld die Situation an seiner Schule. Eigentlich sieht er gar nicht aus wie ein Schüler. Er ist auffallend groß und wirkt reifer und älter als 18. Eher wie ein Student. Er besucht die 12. Klasse des beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft in Dresden. Pegida ist ein Thema, das auch die Schüler am Bertolt-Brecht-Gymnasium beschäftigt. Dort besucht Christina die 10. Klasse. Sie ist 16 und engagiert sich im Schülerrat. Die Diskussion um Pegida erlebt sie weitaus weniger spaltend als Friedrich. In meiner Klasse erlebe ich das so, dass viele die Absichten von Pegida verstehen, aber nicht wirklich dafür sind. Und auch privat mit einigen aus der Klasse oder generell Jugendlichen aus anderen Schulen ist das sehr oft Thema, man spricht darüber, man informiert sich, was andere darüber denken. Und es gibt nie wirklich Streit, weil die meisten einer Meinung sind. Die Mehrheit der Leute, die überhaupt zur Demonstration gehen, das sind dann die, die zur Gegendemo gehen. Und es gibt aber keinen, der zur Pegida geht. Also ich denke, aus unserer Schule sind da vielleicht ein paar dabei, aber jetzt aus meiner Klasse nicht. Das Unterrichtsfach Gesellschaftslehre heißt in Sachsen GRW, Gemeinschaftskunde, Rechtserziehung, Wirtschaft. Christina findet, dass in ihrer Schule dort ausreichend über Pegida gesprochen und auch diskutiert wird. Die Lehrer akzeptieren beide Meinungen, egal ob du für Pegida bist oder gegen Pegida. Man kann ordentliche Diskussionen führen, ohne dass einer ausgegrenzt wird wegen seiner Meinung. Also wenn jemand jetzt sagen würde, ja, ich finde das gut, dann akzeptiert man das so und möchte aber den Grund dafür wissen. Das ist genauso wie, wenn jemand sagt, ich bin dagegen, das wird dann genauso behandelt. Man möchte den Grund wissen, was genau blöd ist oder was genau gut daran ist. Ganz anders empfindet Friedrich die Situation an seiner Schule. Dort taucht Pegida im Unterricht kaum auf. Bei mir passierte es eigentlich nur einmal bei meiner Deutschlehrerin, also letztes Schuljahr. Und da haben wir wirklich mal eine Stunde darüber diskutiert, aber ansonsten in den anderen Unterrichtsstunden jetzt nicht so sehr. Also wurde vielleicht mal irgendwie eine Bemerkung dazu fallen gelassen, aber das wurde dann nicht weiter thematisiert. Das ist zu wenig, findet Friedrich, zumal Pegida in den Pausen durchaus ein viel und vor allem heiß diskutiertes Thema ist. Wenn man sich da halt nur auf dem Schulhof unterhält, da ist dann auch kein Moderator da und der Lehrer kann halt auch so eine moderierende Position einnehmen und hat da, glaube ich, auch nochmal eine andere Sicht auf dieses Thema und kann da vielleicht auch ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und dieses organisierte Diskutieren, das gab es halt nicht. Und man hätte das eigentlich schon dann auch im Unterricht mehr thematisieren sollen, aus meiner Sicht. In Leipzig gibt es seit über einem Jahr Legida. Im Gegensatz zu Dresden, wo Tausende demonstrieren, gehen in Leipzig in der Regel nur wenige hundert Legida-Anhänger auf die Straße. Die Anzahl der Gegendemonstranten ist jedes Mal weitaus höher. Insofern scheint Legida die Leipziger nicht in gleichem Maße zu spalten wie Pegida die Dresdner. Im Unterricht kann das Thema dennoch für Konflikte sorgen, wie die 17-jährige Gymnasiastin Henriette aus Leipzig erlebt hat. Im Unterricht haben wir selten darüber gesprochen, aber wir haben darüber gesprochen und dann war es dann halt meistens so, dass es in einer ziemlichen Diskussion ausgeartet ist. Es waren halt die Fragen, ob das berechtigt ist, warum sie das machen. Und von den Seiten unserer Jungs kamen doch eher verherrlichende Argumente dafür, dass es gut so ist. Und es war dann doch ziemlich schwierig, dann da auch darauf einzugehen. Und die Lehrer haben halt, sie haben es im Raum stehen gelassen. Henriette wünscht sich nicht nur öfter im Unterricht über Pegida zu reden, sondern auch einen anderen Umgang damit. Weniger Meinungsabfrage, stattdessen mehr Analyse der Hintergründe. Vor allem im GRW-Unterricht ist das total hinten runtergefallen. Und das finde ich sehr schade, dass man da nicht großartig darüber spricht und dass man auch, sondern dass einfach nur gefragt wird, was haltet ihr davon, was denkt ihr darüber, anstatt einfach mal aufzuklären und einfach mal sozusagen die Fakten zu beleuchten und zu gucken, was steckt sozusagen hinter den Aussagen davon, was ist das Programm, wie sieht das aus, warum machen die das? Und das ist ja eigentlich, denke ich, das Wichtige, dass man sich anhand der Fakten eine Meinung bildet. Überall in Sachsen gibt es Schüler, die sich von der Schule nicht gut begleitet fühlen, sagt Friedrich, der auch Vorsitzender des Landesschülerrates Sachsen ist. Manche Lehrer tun sich schwer mit dem Thema Pegida, auch in den politischen Fächern. Was ich gemerkt habe, dass auch viele Lehrer nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie das moderieren sollen und wie die dort so eine Diskussion gestalten können, gerade wenn dort halt welche in die extrem linke oder in die extrem rechte Position dort abdriften. Und ich denke mal, das ist für viele Lehrer auch neu und auch schwierig. Und diese Angst davor hat vielleicht auch ein bisschen dazu geführt, dass die Lehrer das halt nicht so sehr thematisiert haben oder nicht so gerne darauf zu sprechen kamen. Es gibt halt Lehrer, die machen das auch sehr offensiv und kommen sozusagen auch von selbst auf das Thema und haben das halt angeregt. Aber es gibt halt andere Lehrer, da hätte ich mir halt schon vorstellen können, dass man sich nochmal damit auseinandersetzt. Es liegt aber nicht nur an den Lehrern, dass im Unterricht oft nicht ausreichend über Pegida gesprochen wird. Einen weiteren Grund sieht der Landesschülerrat Sachsen im Lehrplan. Grundsätzlich sagen wir, dass es deutlich mehr Zeit geben muss im Unterricht, dass man auch solche aktuellen politischen Sachen nochmal besprechen kann. Ich habe zwar in dem Lehrplan einen gewissen Spielraum, aber dieser Spielraum ist halt relativ schnell ausgeschöpft. Wenn so ein Lehrer mal krank wird, dann ist dieser Spielraum halt wieder weg und dann muss man weitermachen mit dem Unterricht. Es gab zum Beispiel früher in Sachsen ein Fach, das waren die Klassenleiterstunden, wo man halt explizit eigentlich auch Zeit hatte, über solche Themen zu reden. Bei uns gibt es das nicht mehr und da muss ich sagen, das ist halt sehr schade. In Sachsen beginnt der GRW-Unterricht sowohl an der Mittelschule als auch am Gymnasium in der 9. Klasse. Das bedeutet für Schüler mit einem mittleren Bildungsabschluss, dass sie in ihrer gesamten Schullaufbahn 50 bis 70 Stunden GRW-Unterricht haben. Das ist viel zu wenig, findet Anja Besand. Sie ist Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden. Der Unterricht in politischer Bildung müsse in Sachsen früher beginnen. In Sachsen haben wir die niedrigste Stundenzahl für Gemeinschaftskunde. Im Bundesvergleich, Bayern ist ähnlich niedrig, aber ansonsten haben alle anderen Bundesländer mehr Stunden zur Verfügung. Wie soll Schule auf Pegida eingehen? Was darf sie überhaupt? Marcello Meschke ist Leiter des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Dresden. Eine helle, freundliche Schule, in der man sich wohlfühlt. Marcello Meschke sagt, dass der Lehrplan eindeutig dazu auffordert, sich mit aktuellen politischen Themen, wie zum Beispiel Pegida, auseinanderzusetzen. Der Schüler soll lernen, Fakten auszuwerten und sich eine eigene Meinung zu bilden. Eine Anweisung für Lehrer, wie sie mit dem Thema Pegida umgehen sollen, sei nicht nötig. Der Lehrer kann das sehr leicht und jederzeit in vielen Zusammenhängen benutzen, das Thema. Er kann es aber auch lassen, wenn er vielleicht damit Berührungsängste hat. Vielleicht die Information noch, dass vor einem Jahr wir von der Bildungsagentur mal den Hinweis bekommen haben, dass wir natürlich zur politischen Neutralität verpflichtet sind. Also die Frage des Missionierens, dass wir aufrufen zu Demonstrationen, das steht uns natürlich nicht zu. Oder auch eine möglicherweise Missionierung in die andere Richtung. Das kann ja sein, es kann ja auch durchaus Lehrer geben, die pro Pegida sind. Das will ich gar nicht ausschließen. So hat Anja Besand unter ihren Studenten der Didaktik der politischen Bildung einige, die mit Pegida sympathisieren. Die Vorgaben für den Unterricht in politischer Bildung sind in drei Grundsätzen im Beutelsbacher Konsens festgelegt. Einer dieser Grundsätze ist das Indoktrinationsverbot. Der Lehrer darf dem Schüler keine erwünschte Meinung aufzwängen. Aus Angst, sich angreifbar zu machen, halten sich manche Lehrer deshalb lieber zurück. Anja Besand. Und sie formulieren dann selbst, dass es ja nicht ihre Aufgabe ist, sich da einzumischen, sondern sie sollen sich neutral verhalten. Aus unserer Sicht ist das eine etwas verkürzte Darstellung dessen, um was es geht. Der Beutelsbacher Konsens fordert die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich auf, alles, was kontrovers ist, auch kontrovers zu behandeln im Unterricht. Von daher ist der ganz allgemeine Rat, dass so wichtige Debatten wie die Debatten, die durch Pegida angestoßen sind, auf jeden Fall auch im Rahmen von Schule thematisiert werden müssen. Weil es ganz komisch und künstlich wäre, wenn ausgerechnet die Schule damit nicht umgeht. Und sie müssen als Kontroversen sichtbar gemacht werden. Einer, der den Beutelsbacher Konsens in Gänze ernst nimmt und keine Kontroversen scheut, ist Frank Thiele. Am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Dresden unterrichtet er Astronomie, Philosophie und Ethik. Es kommt ja darauf an, auch mal eine andere Meinung zu akzeptieren. Das bringe ich ja meinen Schülern bei. Dieser ganze Konsensbrei, das klappt doch sowieso nicht. Wo gibt es denn heute schon Konsens? In welcher Zelle der Gesellschaft gibt es Konsens? Es geht ja darum, dass man vielleicht die Dissens akzeptiert und darüber offen spricht. Ich beziehe Hochstellung. Also meine Schüler wissen, wo ich stehe. Klar, warum nicht? Das kann ich doch machen. Das ist doch meine Meinung. Und meine, so weit haben wir das. Deswegen bin ich 89 auf die Straße gegangen, dass ich jetzt jeden am Berg halten muss mit meiner Meinung. Klar, weil ich sage, was ich davon halte, weil ich darüber denke. Aber ohne jetzt meine Schüler da suggestiv zu beeinflussen, dass sie auch machen müssen. Im Gegenteil, wenn da andere Meinungen sind, finde ich total cool. Ist in Ordnung. Können Sie auch sagen, gerne. Es muss sachlich sein und es muss ein hermeneutisches, ordentliches Gespräch sein. Aber die Angst davor, dass irgendwann mal ein Elternteil vor der Tür steht und sagt, Herr Thiele, Sie bekennen sich hier ziemlich krass in eine Richtung und beeinflussen meinen Sohn, ist natürlich potenziell immer da. Ist noch nie passiert, aber es ist potenziell da. Der durchschnittliche Pegida-Anhänger gehört zur Mittelschicht, ist berufstätig, 48 Jahre alt und männlich. Das ist das Ergebnis einer Studie der Technischen Universität Dresden. Schüler sind kaum darunter, Eltern hingegen sehr wohl. In der Elternschaft könnte das Thema Pegida also für Zündstoff sorgen. Annette Grundmann ist Vorsitzende des Kreiselternrats Dresden. Dort sprechen die Eltern lieber nicht über Pegida. Ich glaube, Eltern wünschen sich nicht, dass das Thema Pegida so offensichtlich diskutiert wird, weil wir doch sehr deutliche Wahrnehmungen haben, wie sehr es eine Spaltung hervorrufen könnte dann unter der Elternschaft. Und ich glaube, das macht es eher schwieriger und deswegen wird es eher gedeckelt, dass man sagt, okay, wir wissen, es gibt Eltern, die laufen bei uns mit in der Schule mit Pegida, aber vordergründig es im Elternrat zu thematisieren, das lassen wir lieber. Also wir kennen kaum Forderungen von Elternräten, die sagen, wir möchten gern, dass unsere Schule oder unser Lehrer sich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Manche Eltern wenden sich mit ihren Wünschen direkt an die Schule. Schulleiter Marcello Meschke berichtet von einem Vater, der darum bat, die Schüler mit dem Thema nicht zu belasten und die politische Diskussion nicht in die Schule hineinzutragen. Da habe ich immer erklärt, dass das nicht geht, dass das unser Bildungsauftrag ist, dass wir auch diese aktuell politischen Dinge mit einbeziehen, dass wir den Kindern ja beibringen, zu diskutieren, politische Ereignisse zu bewerten. Ein anderer Schülervater hat eine offizielle Frage gestellt, ob es denn Informationsrichtlinien gibt, wie man die Informationen über das Problem Pegida oder Flüchtlinge an die Schüler heranbringt, weil das aus seiner Sicht wichtig wäre. Und da habe ich ihm gesagt, dass es das nicht gibt, dass wir nicht die Bewertung von politischen Ereignissen vorgeben, sondern dass die Schüler schon selbst tun sollen. Das hatten wir zu DDR-Zeiten, dass man gesagt hat, das Ereignis so und so zu bewerten. Besonders Lehrer, die schon zu DDR-Zeiten unterrichtet haben, meiden manchmal Kontroversen, sagt Anja Besand. Aus Angst davor, dass man ihnen Parteinahme unterstellen könnte, ziehen sie sich oft lieber auf einen nüchternen und rein faktenorientierten Unterricht zurück. Diese Unsicherheit, so sagt sie, befeuert Pegida. Als Schüler in Dresden Demonstrationen gegen Pegida organisierten, unterstellten Pegida-Anhänger, dass die Initiative eigentlich von Lehrern ausgegangen sei. Diese Erfahrung hat auch ein Zwölftklässler gemacht, nennen wir ihn Maximilian. Er war einer der Mitgründer der Initiative Bildung statt Rassismus. Sie hatte eine Gegendemo organisiert und eine Seite auf Facebook eingerichtet. Dort hagelte es Nachrichten und Kommentare. Das ging dann so los von wirklich amüsanten Sachen von Menschen, die gesagt haben, ja, ihr seid keine Schüler, ihr drückt euch viel zu gewählt aus, das müssen Erwachsene sein, das müssen Lehrer sein. Von dieser Art gab es ganz viele, die gesagt haben, ihr seid doch nur von euren linksgrünen, versifften Lehrern beeinflusst und macht das nur deshalb, oder ihr seid halt gar keine Schüler, sondern ihr seid direkt Lehrer. Das war noch so die etwas seichtere Variante. Das ging dann bis zu einer Nachricht, wo uns dann gedroht wurde, dass man uns findet und uns ausräuchert, also was halt offensichtlich eine Morddrohung ist. Ja, wie man damit dann umgeht als 16-, 17-, 18-Jähriger, ist die andere Sache. In seiner Freundesliste sieht Maximilian, dass einige seiner Mitschüler Pegida liken oder deren Posts teilen. Manchmal auch von der NPD. Ändert dieses Wissen den Umgang untereinander? Wenn ich jetzt für mich persönlich spreche, muss ich sagen, dass ich wenn ich weiß, dass diese Leute so eingestellt sind, das ist für mich ein ganz, ganz großes Problem. Ich versuche natürlich zuerst mit den Menschen zu reden, auf sie einzugehen, ihre Sachen zu verstehen, aber wenn die Thesen dann, ihre Meinung wirklich zu abstrus und völlig fernab jeglicher Realität sind, dann möchte ich nicht unbedingt mehr groß mit ihnen Kontakt haben. Was allerdings die Sache ist, dass von den Leuten, die ich weiß, dass sie so ticken, mit denen hatte ich auch schon vorher nicht besonders den großen Kontakt. Aber von einem Freund von mir, der hatte, also nicht seinen besten Freund, aber einen guter Freund, und das hat sich dann halt auch rausgestellt, dass er ihn mal gefragt hat an einem Sonntag, ob er morgen mit zu Pegida kommen möchte, und er ist aus allen Wolken gefallen, weil er das nie von demjenigen erwartet hätte, und da ging das dann auch auseinander. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Dresden demonstrieren seit dem Abend Anhänger und Gegner. Es war der erste Jahrestag der Protestbewegung. Im Umfeld fanden mehrere Gegendemonstrationen statt. Motto, Herz statt Hetze. Zur Stunde sind Pegida-Kundgebung und Gegendemonstrationen. Pegida-Anhänger schwer verletzt worden sein. Es gab auch mehrere Leichtverletzte. Am Abend gab es erste Ausschreitungen. Auf beiden Seiten wurden Böller in die Menge geschossen. Nach über einem Jahr der zum Teil recht erhitzten Debatte um Pegida sind viele Menschen in Dresden müde. Alle Argumente wurden mehrfach ausgetauscht, die Positionen sind längst gefunden. Der Dauerprotest durch Pegida gehört inzwischen zum Alltag dazu. Auch unter Schülern macht sich oft Überdruss breit, sagt Lehrer Frank Thiele. Also dieses Thema Pegida lutscht sich nach und nach schwer ab, wenn man das zu sehr zerredet und immer wieder davon redet. Die verdrehen die Augen, die können das nicht mehr hören. Man musste dosiert machen und auch im Grunde genommen die Schüler kommen lassen. Auch Maximilian ist erschöpft von den Auseinandersetzungen. Er demonstriert schon länger nicht mehr. Protest und Gegenprotest als Dauerzustand führen zu Stillstand. Maximilian will lieber agieren, statt nur zu reagieren. Seine Energie steckt er nun in andere Dinge. In der Anfangszeit von Pegida war ich wöchentlich auf der Gegendemonstration. Mittlerweile nicht mehr, weil nur dagegen sein und auf der Straße auch zu sein, zusammen mit Menschen, mit denen man vielleicht doch nicht dieselben Ziele teilt. Da gibt es halt Meinungen, die auch teilweise für mich persönlich zu sehr nach links, zu sehr radikal links abdriften, was auch irgendeiner konstruktiven Diskussion im Wege stehen kann. Und das möchte ich nicht unbedingt unterstützen. Etwa 1000 Polizisten sind im Einsatz. Sie versuchten, die Kontrahenten zu trennen und setzten Pfefferspray ein. Natürlich ist es wichtig, ein Zeichen gegen Pegida zu setzen, aber das kann man auch anders machen, anstatt wenn man sich Montag für Montag auf die Straße stellt und gegen Pegida anruft. Wir als Schülerrat haben uns darauf geeinigt, dass es nichts bringt, immer nur gegen etwas zu sein, sondern man muss auch mal für etwas sein. Und wir als Schülerrat haben halt jetzt beschlossen, dass wir Deutschunterricht für Flüchtlinge an unserer Schule anbieten. Mit einem überraschenden Echo. Viel mehr Schüler als erwartet unterstützen das Projekt und werden nach dem Unterricht vom Schüler zum Lehrer. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.